Otto der Dritte von 983 bis 1002 ist kaum in Aachen gekrönt, als die Schreckensnachricht eintrifft. Heinrich der Zänker, von dem Utrechter Bischof in Freiheit gesetzt, fordert für sich die Vormundschaft über den jungen König und bemächtigt sich seiner im Bunde mit dem Erzbischof von Köln. Alsbald trachtet er, sich den Weg zum Throne unter Beiseiteschiebung des Kindes zu bahnen. Den König von Frankreich fertigt er, um Ruhe zu bekommen, mit Lothringen ab. Polen und Böhmen sind wieder auf seiner Seite, auch sächsische Große, so der Magdeburger Erzbischof. Aber Williges von Mainz, Bayern und Schwaben halten zur Kaiserwitwe. Heinrich ist gezwungen, den jungen König zurückzugeben, dem bisherigen Bayernherzog verbleiben Kärnten und Mark Verona. Die junge Theophano ist eine wahrhaft kaiserliche Regentin. Unter dieser tapferen Frau wird die Rückeroberung des verlorenen Landes im Norden wenigstens versucht. Der Angriff scheitert 985, aber Meißen wird durch den tapferen Eckhard zurückgewonnen. Boleslav muss die deutsche Oberhoheit wieder anerkennen. Im Norden ist so wenigstens ein Notdach errichtet. Auch nach Italien geht die Kaiserin 988, um nach dem Rechten zu sehen. Leider stirbt die treffliche, durch die schwere Herrscheraufgabe überlastete Frau, die als Griechin deutsche Politik gemacht, schon 991, noch jung an Jahren, in Nymwegen. In St. Pantaleon zu Köln hat sie ihre Ruhestätte gefunden. Adelheid, die Großmutter, wird ihre Nachfolgerin. Aber neben ihr steht eine Regentschaft. Der Mainzer, der Bischof von Worms, der Sachse, der Meißner Markgraf, der Bayer, der Schwabe und der Markgraf von Tuscien in Italien. Der einflussreichste aber ist der Reichskanzler Williges von Mainz. Große Erfolge werden nicht errungen. 995 wird Otto, erst 15 Jahre alt, mündig erklärt. Der neue Herrscher wird schon als Kind ein Wunder der Begabung benannt. Eindrucksfähig, jenseitig gerichtet, begeistert, ein ekstasischer Jüngling, ergreifend in der Reinheit des Wollens, in seinem weltfremden Fanatismus als Kaiser ein Unglück. Seine Mutter hat ihn im Sachsenland erziehen lassen, aber er ist im Land seiner Väter nie heimisch geworden. Es klingt durch sein Leben das Hölderlinsche, mich verlangt ins bessere Land hinüber, ebenso weltfremd, nur ins Mystische gewandelt, mit einem seltsamen Hang nach berauschender Pracht eines Thrones in Herrlichkeit verbunden. Kind einer feinsinnigen Witwe, die bitteres Leid erlitten, als junger König umschmeichelt, schon mit 3 Jahren in Aachen gekrönt, es musste etwas Seltsames, Ungewöhnliches, aber nichts artfest Glückliches aus diesem Sohne eines sächsischen Vaters und einer griechischen Mutter werden. Dazu kommt für den Hochbegabten und Frühreifen die Wirkung einer gediegenen, doch zu weit gespannten, zu stark griechischen, zu stark pluniazensischen, also auf das Jenseitige gewandten Bildung. Philogatus aus Rossano und Bernhard, später Bischof von Hildesheim, waren seine Lehrer. Die deutschen Klöster weisen damals eine erstaunliche Gelehrsamkeit auf. Es ist die Zeit, da die Nonne Rotswied von Gandersheim ihre heiligen Dramen und Legenden dichtet, ein Notke in St. Gallen, die mit tiefgründiger Gelehrsamkeit, aber auch deutschen Nationalstolze, antike und spätantike Werke übersetzt. Schon 996 zieht der König über die Alpen. In Ravenna bitten ihn Abgesandte der Römer um die Einsetzung eines neuen Oberhirten, da der Papst gestorben ist. Otto erhebt seinen Verwandten, den 24-jährigen Bruno von Kärnten, den Enkel Konrads des Roten und der Liutgard. Der neue Papst, der sich Gregor V. nennt, ist ein leidenschaftlicher Cluniazenser, zu Zugeständnissen an die Welt nicht geneigt, ganz erfüllt von der Bedeutung des Papsttums. Von ihm wird der Jüngling zum Kaiser gekrönt. Kaum wieder in Deutschland muss Otto nochmals nach Italien, obwohl er eben einen Slawenfeldzug ins Havelland begonnen hat. Die Römer haben Gregor aus der ewigen Stadt vertrieben, der ehrgeizige Crescentius hat sie aufgewiegelt und den alten Lehrer des Kaisers, Philogatus, zum Gegenpapst eingesetzt. Der kriegerischen Tüchtigkeit von Ottos Feldherrn Eckhard von Meißen gelingt die Einnahme der Engelsburg, in die sich Crescentius zurückgezogen. Das Strafgericht ist streng. Crescentius wird mit seinen Anhängern hingerichtet, Ottos einstiger Lehrer von dem rechtmäßigen Papst der Blendung und Verstümmelung überantwortet. Aber der unerbittliche Gregor, der mit Feuer an die Reform der verweltlichten römischen Kirche geht, stirbt bereits 999. Otto setzt als seinen zweiten Papst den Südfranzosen Gerbert von Aurillac, Erzbischof von Reims, dann von Ravenna ein. Der hochgelehrte Mann, der mit durchdringendem Verstand eine machthungrige Askese vereint, hat den Kaiser schon auf seinem ersten Römerzug für sich eingenommen. Er ist Otto geistig verwandt. Aber was dieser Gerbert, der sich nun Silvester II. Nennt, fordert, muss dem Papsttum ebenso sehr zur Machtentfaltung verhelfen, wie für das Kaisertum der Ottonen den Bankrott, wenn auch einen romantisch und fantastisch getarnten, bedeuten. Papst und Kaiser sollen nun nebeneinander stehen als die beiden geheiligten Herrscher der Welt. Ein Gottesstaat mit der Hauptstadt Rom. Der kaiserliche Jüngling erbaut sich, von starkem Herrscherbewusstsein erfüllt, in Aventin einen Palast, was außer ihm kein deutscher Kaiser getan. Hier hält er Hof, ein Mittelding zwischen einem byzantinischen Kaiser und einem Vertreter Gottes. Strengstes Hofzeremoniell. Aber der Kaiser nennt sich Knecht Jesu Christi und der Apostel. Glanz wechselt mit Kasteiungen, die er in religiöser Begeisterung, ein Freund leibhaftiger Heiliger, auf sich nimmt. 997 ist sein Freund, der heilige Adalbert von Prag, in den Märtyrertod gegangen. Nach Gnesen, seiner Ruhestätte, pilgert der Kaiser, so wie er barfuß und büßend in Italien den heiligen Nilus, einen uralten Einsiedler, besucht hat. Aber in Gnesen bewilligt er in seiner weltfremden Art dem Polenherzog die Errichtung eines Erzbistums Gnesen, ein schwerer Schaden für das deutsche Königtum. Der Pole hat fortan seine eigene Erzkirche, ist unabhängig von Magdeburg, dessen Christianisierung und Germanisierung nach dem Osten abgeriegelt wird. Als Freund und Bundesgenosse des römischen Volkes wird der Pole aus der deutschen Oberhoheit entlassen. Kirchlich durch die Gründung der Bistümer Krakau und Breslau bald noch mehr gestärkt, wird es von da ab eigene Wege gehen. Als der letzte Ottone in Gnesen so verhängnisvolle Vollmacht erteilt, schreibt man das Jahr 1000, in welchem viele Menschen das Ende des tausendjährigen Reiches, damit das Ende der Welt erwarten, auch der schwärmerische Kaiser. In Aachen lässt sich Otto die Gruft Karls des Großen öffnen, um an der Leiche seine Gebete zu verrichten und ein Kreuz vom Halse des alten Kaisers mit sich zu nehmen. Er fühlt sich dem Erzkaiser verwandt, vergisst aber, dass er nur die äußere Würde gleich vollgestaltet hat, aber sein Kaisertum gerade in seiner gottesstaatlichen Aufmachung nichts ist als die Vernichtung kaiserlicher Macht zugunsten der Kirchenreformer. Das zeigt sich wieder, als der Kaiser 1001 an Stephan von Ungarn den Königstitel verleiht und die Errichtung des Erzbistums Gran duldet. Dadurch aber ist dem Bistum Passau, das unter Pilgrim 971 bis 991 vor der Erhebung zum Erzbistum gestanden, die beste Zukunft geraubt, wie dem Erzbistum Magdeburg. Bayern und Sachsen, die beiden Hauptkolonisatoren des Mittelalters, sind so gelähmt.